Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 559 an Goethe, Jena, den 31. Dezember 1798. Der Herzogin Rolle hab ich Ihnen gestern durch Wollzogen geschickt. Hier erhalten Sie die Piccolomini ganz, aber wie Sie sehen, ganz erschrecklich gestrichen. Ich dachte schon genug davon weggeschnitten zu haben, als ich aber vorgestern zum ersten Mal das Ganze hintereinander vorlas, nach der bereits verkürzten Edition und mit dem dritten Akt schon die dritte Stunde zu Ende ging, so erschrak ich so, dass ich mich gestern nochmals hinsetzte und noch etwa 400 Jamben aus dem Ganzen herauswarf. Sehr lang wird es auch jetzt noch spielen, aber doch nicht über die vierte Stunde, und wenn man Schlag halb sechs anfängt, so kommt das Publikum noch vor 10 Uhr nach Hause. Haben Sie die Güte, den zweiten Akt, den ich Ihnen doppelt schicke, in beiden Gestalten zu lesen. Er enthält die neuen Szenen der Thekla, und es würde Sie stören, wenn Sie bei diesen Szenen, die Sie zum ersten Mal lesen, auch nur durch das Auge an die Verstümmelung erinnert würden und den Text auf dem Papiere mühsam zusammensuchen müssten. An Iffland sende ich mit heutiger Post diese neuesten Verkürzungen nach, denn die große Länge des Stücks wird ihn nicht wenig in Verlegenheit setzen. Die bedeutende Äußerung Wallensteins über Butlern, vierter Aufzug, dritte Szene, die hier weggestrichen, findet im dritten Stück einen schicklichern Platz. Bei der Rollenbesetzung habe ich darauf gerechnet, dass die Thekla durch die Jagemann gespielt wird und ihr etwas zu singen gegeben. So bliebe freilich die Gräfin der Zlansowski. Es wäre denn, dass sie die neu erwartete Mutter dazu passender fänden, denn an der Gräfin liegt freilich viel, und sie hat, wie Sie sehen werden, auch in den neuen Szenen des zweiten Akts bedeutende Dinge zu sagen. Da man sie noch älter annehmen darf als selbst die Herzogin, indem sie den König von Böhmen vor 16 Jahren hat machen helfen, so kann sich die andere nicht beklagen. Beim Wrangel habe ich auf Hunius gerechnet, und so lege ich denn das Stück in ihre Hände. Ich habe jetzt schlechterdings kein Urteil mehr darüber. Ja, manchmal möchte ich an der theatralischen Tauglichkeit ganz verzweifeln. Möchte es eine solche Wirkung auf Sie tun, dass Sie mir Mut und Hoffnung geben können, denn die brauche ich. Leben Sie recht wohl, der Bote wird um 3 Uhr expediert. SCH